Zeit für die Literaturempfehlung in HR2 Kultur. Und die gilt heute eine Autorin, die zurzeit für einigen Wirbel sorgt oder immer mal wieder für Wirbel sorgt. Juli C., Schriftstellerin und Juristin. Sie hat vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt gegen den biometrischen Reisepass. Sie geißelt Jugendkult und Schönheitswahn und die zunehmende Bereitschaft, biologistisch zu argumentieren statt politisch. Ihr jüngstes Buch heißt Corpus Delicti und hat gleich nach seinem Erscheinen für ziemliches Aufsehen gesorgt. Eine negative Utopie als Buch der Stunde, so ungefähr lautete der Tenor. Für Mikado hat Ruth Fühner den Roman gelesen. Schönen guten Morgen. Morgen, Frau Turner. Was macht diesen Roman so aktuell? Ja, eigentlich ist er sogar hyperaktuell, denn er ist seiner Zeit weit voraus. Er spielt um die Mitte des 21. Jahrhunderts und Deutschland hat sich verwandelt in einen monströsen Öko- und Gesundheitsfaschismus. Juli C. schreibt eigentlich darin nur fort, was heute schon ansatzweise sichtbar ist und was uns auch ab und zu mal nervt. Fitnesswahn zum Beispiel, diese unglaubliche Anti-Raucher-Hysterie, eine Krankenkassenpolitik, die noch Boni verteilt, wenn man sich wohl verhält. Aber es ist irgendwie schon absehbar, dass das mal in Bestrafung umkippen könnte, wenn es irgendjemand wagt, nicht mehr auf seinen Körper und seine Gesundheit zu achten. Ja, und in Juli C.'s Buch wird nun mit implantierten Chips kontrolliert, ob denn die Bürgerinnen und Bürger das vorgeschriebene Sport- und Fitnessprogramm absolviert haben. Wer raucht, dem wird die Polizei auf den Hals gehetzt. In den Wohnhäusern regiert ein Blockwartsystem, das die Aufsicht hält. Und Liebesbeziehungen unterliegen sowieso der Genehmigungspflicht. Da geht es irgendwie nach Immunklassen, wo man sich nur noch lieben darf. Ja, und der ideologische Überbau zu dem Ganzen nennt sich Methode. Natürlich wird behauptet, das sei überhaupt nicht Ideologie, sondern ein Folge einzig und allein einem Gebot der Vernunft, nämlich den unbedingten individuellen und kollektiven Überlebenswillen. Ja, und wer dagegen verstößt, der bekommt dann eben die ganze Härte der Methode und ihres Justizsystems zu spüren. Das sind ja schöne Aussichten. Und ich nehme mal an, von einem solchen Fall erzählt Juli C. Wer gerät da ins Räderwerk der Methode? Das ist eine junge und gescheite und attraktive Frau. Mia Holl heißt sie. Vielleicht eine Außenseiterin, weil sie Naturwissenschaftlerin ist und als solche immer noch gewohnt, selbst zu denken. Aber sie ist anfangs durchaus loyal gegenüber der Methode. Aber dann wird ihr geliebter Bruder Moritz wegen Mordes verurteilt und begeht Selbstmord mit ihrer Hilfe, weil er das Gefängnis nicht aushält. Und Mia findet nun nachträglich heraus, dass die angeblich unwiderlegbaren naturwissenschaftlichen Beweise, die zu seiner Verurteilung geführt haben, falsch waren. Sie kann das auch beweisen, aber der Machtapparat, die Methode eben, ist vollkommen taub für ihre Argumente. Ganz im Gegenteil, man hört nicht auf sie, sondern man macht aus ihr eine Terroristin und um ein Haar auch eine Märtyrerin. Allerdings stirbt sie nicht am Schluss, es passiert ihr etwas noch Schlimmeres. Ja, sie lernt also eben aus eigener Anschauung diese Maschinerie kennen, die man anderswoher kennt als Staatssicherheit, als Gestapo oder eben auch als Big Brother. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir alles irgendwie so bekannt vor. Eindeutig ein Roman, der ins Regal gehört, neben die Klassiker von George Orwell und Aldous Huxley. Genau, und auch insofern, als die auch ihre Bedeutung hatten, eigentlich als Warnung und Zeitdiagnose und nicht so sehr aufgrund ihrer literarischen Qualität. Und damit kommen wir zum Wermutstropfen. Also wenn man dieses Buch allein als Roman liest, kann man eigentlich nicht anders als enttäuscht sein. Die Figuren wirken so ein bisschen wie von dem Bauhauskünstler Oskar Schlemmer gemalt. Ja, also der hat ja auch immer so leere Ovale als Köpfe anstelle von Gesichtern, also glatte Oberflächen, die eigentlich nur unterschieden waren durch Haartracht und in diesem Roman dann eben auch noch so einen Hauch von einer persönlichen Geschichte haben, damit sie nicht so ganz wie Pappkameraden wirken. Man kann sagen, auf der einen Seite ist das eine formale Spiegelung dessen, was die Methode mit den Individuen anrichtet, denn die hat ja nichts anderes vor, diese aseptische Diktatur, als jegliche Individualität auszulöschen. Aber es wird dann, finde ich, doch zu einem literarischen Problem, weil Juli C. daran interessiert ist, vor allem eben politische und philosophische Argumente ihre Figuren austauschen zu lassen. Und so haben die alle ein bisschen was Ausgerechnetes. Also sie wirken sehr ausgestopft mit Thesenpapier statt mit Blut und Gedärm und empfindlichen Nervenenden. Und das gilt eben auch für die Hauptfigur, für Mia, obwohl es da so mal zeitweise wenigstens eine etwas irritierende Unterströmung gibt. Was meinen Sie damit? Juli C. hat ihrer Mia einen gleichrangigen Gegenspieler zur Seite gestellt. Das ist ein mächtiger Journalist, der zu ihrem Hauptankläger und sogar Folterer wird. Kramer heißt der. Er ist der einzig Beteiligte an diesem ganzen Gerichtsverfahren gegen Mia, der ihr intellektuell das Wasser reichen kann. Und so entwickelt sich zwischen den beiden so eine paradoxe Zuneigung. Das hätte ganz spannend werden können, aber es ist dann eben doch sehr, sehr platonisch. Ist ein geometrisches Konstrukt sozusagen, wenn man so will, ja, also das auf Parallelitäten ausgerichtet ist und psychologisch eigentlich dann nicht so wahnsinnig überzeugend. Und für mich sind dann die Grenzen des Kitsches eigentlich erreicht, wenn diese junge Frau, die gefoltert worden ist und isolationshaft ausgesetzt worden ist, gegen ihren Folterer dann auch noch wirklich furchtlos und glasklar und wie gedruckt argumentiert. Es geht mir mit diesem Buch ein bisschen so, wie es mit Juli C. oft geht, ein bisschen mehr durcheinander, also von Fleisch und Geist. Das hätte diesem Roman ganz gut getan. Also gut gemeint, aber trotzdem irgendwie ein entschlossenes sowohl als auch. Was ist das Fazit? Lesen oder nicht lesen? Also ich habe es dann doch bis zum Ende lesen müssen, sozusagen. Nicht nur, weil ich es hier vorstelle, weil es ist schon einfach auch ein Genuss. Juli C. hat einen sehr scharfen Verstand und sie führt vor, dass es politische und philosophische Dilemmata gibt, die wir einfach aushalten müssen, wenn wir nicht den Preis von Tyrannei und Diktatur zahlen wollen. Ja? Zum Beispiel ist Mias Welt, ich habe vorhin gesagt, es ist auch eine Ökodiktatur, umgeben von einer ökologisch gesunden Traumlandschaft, aber erkauft ist das eben mit einem Grauen, das ans finsterste Mittelalter erinnert. Und was ich auch schätze, ist ihre Ironie und ihre, ja, nennen wir es mal kristalline Heiterkeit, weil die wecken irgendwie auch in uns die Hoffnung, wir haben es mit einem Spiel zu tun, dessen Gewinner doch noch nicht feststehen. Und da ist es eben ein gutes Stück Aufklärung, das durchaus lesenswert ist. Also das Buch lesen und danach eine schöne Zigarette rauchen. Ruth Fiener, schönen Dank für den Blick in das Buch von Juli C. Corpus Delicti heißt es, ein Prozess, erschienen ist der Roman bei Schöffling, er kostet 19,90 Euro.